Top 5, die Kinocharts-Kolumne. Am Montag werden die Gewinner der Pulitzer-Preise bekannt gegeben. Es sind die wichtigsten und renommiertesten Journalistenpreise in den Vereinigten Staaten. Und selten war die Aufmerksamkeit für diese Preise so groß wie in diesem Jahr, also in Zeiten von alternativen Fakten und Fake News. Auch der Film beschäftigt sich regelmäßig mit den Höhen und Tiefen der Medienvertreter. Und so hat Hartwig Tegeler eine Top 5 der wichtigsten Journalistenfilme für Sie zusammengestellt. Würden Sie jetzt den Film starten? Krieg, Mord, Tod sind für dich dasselbe wie Bierflaschen. Und selbst die Sensationen von Zeit und Raum splitterst du auf in Sekundenbruchteile und sofortige Wiederholung. Du bist der Wahnsinn, ansteckender Wahnsinn. Platz 5. Reporter des Satans von Billy Wilder, 1951. I know what makes a good story. Ich weiß, was eine gute Story macht, sagt der abgebrühte Journalist zum unerfahrenen Kollegen. Was ich rausgefunden habe. You know the first thing I found out? Bad news sells best. Good news is no news. Schlechte Nachrichten verkaufen sich am besten, weil gute Nachrichten keine Nachrichten sind. Billy Wilders düstere Reflexion über den Journalismus. Die Wahrheit? Pah. Chuck Tatum, Kirk Douglas, ist in der Provinz von New Mexico am Ende seiner Karriere. Aber der Einheimische, der in einer Höhle eingeschlossen ist, verspricht landesweite Schlagzeilen. Deswegen torpediert der zynische Journalist Rettungsarbeiten, um so seinen Lesern länger eine Story präsentieren zu können. Am Ende hat der Reporter ein Leben auf dem Gewissen. Apropos über Leichen gehen. Was genau haben Sie denn? Platz 4. Ich habe etwas, das Sie mit Sicherheit begeistern wird. Nightcrawler. Jede Nacht hat ihren Preis. Von Dan Gilroy. 2014. Was denn? Ein Mann wurde angeschossen mit mehreren Schüssen. Er liegt auf dem Boden. Er verblutet auf dem Boden. Der Bruder des Reporters des Satans in Zeiten des Echtzeitjournalismus heißt Lewis. Der hat sich vom Kleinkriminellen zum TV-Reporter hochgekämpft und bedient skrupellos die Schaulust der Zuschauer nach Gewalt, Blut und Sensation. Dafür manipuliert Jake Gyllenhaal auch die Bilder und die Realität, die diese Bilder ja abbilden sollten. So wie Kirk Douglas es 63 Jahre vorher bei Billy Wilder tat. Die Geschichte des Journalismus im Film ist immer schon eine der gefälschten, aufbereiteten Nachrichten, eine der Fake News. Der Anti-Held und dagegen der Held, der Ritter, der es für die Wahrheit mit den größten Feinden aufnimmt. Platz 3. Die Unbestechlichen von Alan J. Pakula. 1976. Auch wenn es um den Kampf mit dem Kriminellen im Amt des US-Präsidenten geht. Based on the true story der Watergate-Affäre. Dustin Hoffman und Robert Redford als Bernstein und Woodward von der Washington Post. Sie decken auf, dass Nixons Mitarbeiter das Wahlkampfbüro der Demokraten abhören wollten. Nixons Rücktritt 1974 war die Folge. Aber der hehre Sieg im hehren Kampf um die leuchtende Wahrheit lebte von der Informationspolitik eines anonymen FBI-Agenten, Spitzname Deep Throat. Und welche Kollateralintentionen Vertreter einer US-Behörde, ob CIA oder FBI, bei solch einem Durchstechen haben, diese Frage stellen wir uns ja auch in heutigen Zeiten. Wer manipuliert wen und vor allem warum? 1974. Guten Abend. Morgen trete ich als Präsident der Vereinigten Staaten zurück. 1977, drei Jahre später. Platz 2. Frost Nixon von Ron Howard 2008. Sein Nachfolger Ford hat Nixon begnadigt. Ein abgehalfterter britischer TV-Talkmaster, David Frost. Ich hätte eine Idee für ein Interview. Frost riecht hohe Einschaltquoten, wenn es ihm gelingt, den zurückgetretenen US-Präsidenten vor einem weltweiten TV-Publikum zum Eingeständnis seiner Schuld zu bewegen. Nixon allerdings erweist sich als äußerst gewiefter Gegner. Michael Sheen spielt eine Medienhure, die sich im Laufe des Interviewgefechts mit Frank Langella zum Wahrheitssucher entwickelt und dem Ex-Präsidenten den entscheidenden Satz entlockt. Wenn ich als Präsident etwas tue, so bedeutet das, es ist nicht illegal. Wie bitte? Aber man wird in diesem nervenzerreißenden Kammerspiel bei aller Wahrheitssuche nie das Gefühl los, dass sowohl Interviewer wie Interviewter vor allem Testosteron-Junkies sind und dass damit der Journalist auch in diesem Film ziemlich zwiespältig wirkt. Platz 1. Network von Sidney Lumet, 1976. Die Auflösung journalistischer Integrität durch das Primat, besser das Diktat der Einschaltquote. Was bei Sidney Lumet einen durchgedrehten alten Moderator in die Primetime bringt, wo er dem Zorn des Volkes eine Stimme verleiht und dem Sender a lot of money bringt. Die Fiktionalität, das Satirische von Network scheint spätestens in Trump-Zeiten von der Realität eingeholt. Politik und Journalismus als Aspekte eines großen Geschäftes. Genauso die Wahrheit. Network, der 41 Jahre alte Film, erfährt in den USA zurzeit wieder große Beachtung. Denn er wirkt prophetisch in seiner Diagnose über unsere Kommunikationsgesellschaft.